Good morning. Guten Morgen. Chapter 14 is coming to an end. Wir nähern uns dem Ende von Kapitel 14. So Jesus says in verse 29. Jesus sagt im Vers 29. So when all of these things happen, you will still trust and cling to me. Wenn also all diese Dinge geschehen, werdet ihr immer noch auf mich vertrauen und an mir festhalten. Do you know, this is something that is so important for all of us to experience. Weißt du, das ist etwas, das für alle von uns so wichtig ist. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagt. When all which things happen. Wenn all diese Dinge geschehen, welche Dinge? The things that he's talking about is bad news. Die Dinge, von denen er spricht, sind schlechte Nachrichten. He said, I'm gonna go and you can't come. Er sagte, ich muss gehen und ihr könnt nicht mitkommen. In the previous chapter he said, I'm going to be betrayed. Im vorhergehenden Kapitel sagte er, ich werde verraten werden. So the whole story is talking about his suffering, his death, his going away. Die ganze Geschichte spricht über seine Leiden, seinen Tod und sein Weggehen. Now Jesus is basically saying, you're not going to be stuck by yourself, even though I'm going. Jesus sagt im Grunde, ihr werdet nicht auf euch selber gestellt sein, obwohl ich weggehe. He already told him the Holy Spirit is coming. Er hatte ihnen schon gesagt, dass der Heilige Geist kommen wird. Now he told them the peace has been given to them. Nun sagt er, dass er ihnen seinen Frieden schenkt. And Jesus says that there is a reason for all of this. Und Jesus sagt, dass es für all das einen Grund gibt. So that when the bad stuff happens, they will trust and cling to him. Und dass sie, wenn schlechte Zeiten eintreffen werden, auf ihn vertrauen und an ihm festhalten sollen. Do you know, God has given us many prophetic warnings over the last years. Weißt du, Gott gab uns viele prophetische Warnungen während der letzten Jahre. If you really think about what many prophetic voices have spoken, wenn du daran denkst, was viele prophetische Stimmen gesagt haben, that times are going to get worse, dass Zeiten schlimmer werden, the earth is going to be shaken, dass die Erde erschüttert werden wird, wars are going to happen, es werden Kriege kommen. And you know, when I hear these prophetic messages or when I myself am part of declaring them, weißt du, wenn ich solche prophetischen Botschaften höre oder selber Teil ihrer Verkünder bin, I always have this heart cry. Habe ich immer diesen einen Herzensschrei. I hope the people of God have ears to hear and will be prepared. Ich hoffe, dass das Volk Gottes Ohren zum Hören hat und sich vorbereitet. And this is the question I've been asked so many times. Folgende Frage wurde mir so oft gestellt. Reinhard, how do we really prepare ourselves for bad times? Reinhard, wie bereiten wir uns wirklich auf die schlimmen Zeiten vor? You know, I personally have never agreed on that you have to prepare yourself so much naturally. Ich persönlich war nie der Meinung, dass man sich im Natürlichen vorbereiten muss. Now, I respect the people who do that. Aber ich respektiere Menschen, die das tun. You know, David Wilkerson was a very strong believer that you have to prepare yourself in the natural. David Wilkerson war ein großer Mann des Glaubens, der sagte, dass man sich auch im Natürlichen vorbereiten soll. You know, he said you have to store up unperishable food for 3 months. Er sagte, ihr müsst unverderbliche Nahrungsmittel für 3 Monate einlagern. And water. Und Wasser. And David is with Jesus for many, many years now. Und David ist jetzt seit vielen, vielen Jahren bei Jesus. So what happens with the food that you store up? Was geschieht dann mit den Nahrungsmitteln, die man eingelagert hat? You know, and while I'm not saying people should not do that, everybody must act according to their own conscience. Ich möchte nicht sagen, dass man so etwas nicht machen sollte, denn das sollte jeder nach seinem eigenen Gewissen entscheiden. But in my conscience, in my understanding, the best way to prepare, aber meinem Gewissen und Verständnis nach ist die beste Art, sich vorzubereiten, is to learn to completely cling to Jesus and trust him in good times. Zu lernen, vollkommen an Jesus festzuhalten und in guten Zeiten auf ihn zu vertrauen. And I believe this is an error that Christians have made. Und ich glaube, dass hier viele Christen einen Fehler gemacht haben. We don't live in complete clinging and trusting to Jesus when everything is perfect. Wir führen kein Leben, wo wir vollkommen an Jesus festhalten und auf ihn vertrauen, wenn alles perfekt ist. And now, when the bad comes and everything is shaken, we're trying to do that, but we've never learned to do it. Und dann, wenn schlechte Zeiten kommen und alles erschüttert wird, versuchen wir das zu tun, aber wir haben es nie gelernt. See, in good times we trust the money in the bank account. In guten Zeiten vertrauen wir auf unser Geld, auf dem Bankkonto. In good times we trust what we can achieve in our by ourselves. In guten Zeiten vertrauen wir darauf, was wir aus uns selbst erreichen können. In good times we trust that our relationships are fine because we know how to make them work. In guten Zeiten vertrauen wir darauf, dass unsere Beziehungen in Ordnung sind, weil wir wissen, wie sie funktionieren können. But we have not trusted in Jesus and clung to him in good time. Aber wir haben in guten Zeiten nicht auf Jesus vertraut und an ihm festgehalten. So now suddenly the crisis hits and we haven't learned how to do that. Nun kommt aber plötzlich eine Krise und wir haben nicht gelernt, wie es funktioniert. So I still believe there is no better way than to prepare for bad times and to learn to cling to Jesus. Ich glaube immer noch, dass es keinen besseren Weg gibt, sich auf schlechte Zeiten vorzubereiten, als zu lernen, an Jesus festzuhalten. Make him your life source for everything. Mach ihn zu deiner Lebensquelle für alles. Make his love the love that you drink from every day. Mach seine Liebe zu einer Liebe, die du jeden Tag zu dir nimmst. When your business is going well, don't think that you are a successful businessman, but depend on his provision. Wenn deine Geschäfte gut laufen, denk nicht, dass du ein erfolgreicher Geschäftsmann bist, sondern mach dich von seiner Versorgung abhängig. When your marriage is wonderful and happy, don't think it's because you are such a smart husband and wife and you're so nice people. Wenn deine Ehe wunderbar und glücklich ist, denk nicht, dass du eine so kluge Ehefrau, ein so kluger Ehemann bist und ihr so nette Menschen seid. Establish your lifestyle and trusting him and say, Jesus, you are the source of our happy marriage. Entwickle einen Lebensstil im Vertrauen auf ihn und sage, Jesus, du bist die Quelle unserer glücklichen Ehe. You know, I like the special word that the Passion uses, cling to me. Ich mag diesen einzigartigen Ausdruck in der Passion-Übersetzung, klammert euch an mich. You know, cling to me, I think of superglue. Wenn ich das höre, denke ich sofort an Superkleber. You know, you're stuck together with Jesus in good times, and that's why in bad times you've already learned how to do it. Weißt du, du klebst mit Jesus zusammen in guten Zeiten, und dir ist in schlechten Zeiten bewusst, wie es funktioniert. I get so many messages from people that say this. Ich bekomme so viele Nachrichten, die Folgendes besagen. I'm in a crisis and I've prayed and prayed and prayed and I can't hear God. Ich bin in einer Krise. Ich habe gebetet und gebetet, kann aber Gott nicht hören. Think about it. It's the same principle. Überleg mal, das ist dasselbe Prinzip. We have not learned to communicate with him in good times every single day. Wir haben es nicht gelernt, mit ihm jeden Tag in guten Zeiten zu kommunizieren. We just get on with our good life that we've learned to live. Wir machen einfach mit unserem guten Leben weiter, so wie wir es gelernt haben. If you can't hear him in good times, why do you think you should be able to hear him in bad times? Wenn du ihn in guten Zeiten nicht hören kannst, warum glaubst du, dass du ihn in schlechten Zeiten hören kannst? Let this be a warning and learn to cling to him from the day on every day of your life. Lass dir das eine Warnung sein und lerne, dich an ihn zu klammern von diesem Tag an für den Rest deines Lebens. And then, whenever the bad stuff happens, you have practiced clinging to him already. Und dann, wenn all diese schlimmen Dinge geschehen werden, hast du bereits Erfahrung darin, an ihm festzuhalten. So who are you clinging to? An wem hältst du dich fest? Me? An mir? Another preacher? Oder an einem anderen Prediger? Some church? An einer Gemeinde? Some leaders? An einigen Leitern? Your bank account? An deinem Bankkonto? Who are you clinging to? Hältst du dich fest? I hope it's Jesus. Ich hoffe, dass es Jesus ist. If it isn't, start now. Wenn dem nicht so ist, fang heute damit an. See you tomorrow. Bis morgen.